Nimmt es schon auf? Hallo? Nee, doch. Doch, da ist er mal. Was ist das für ein Mix hier? On the line. Direkt hier. Live. Aber ist das jetzt laut für dich? Nee, das ist Das ist normal. normal laut. Also, was ist das für ein crazy Zeugs? Das ist Asia Food. Asia Food. Asia Food. Was ist das? Das ist irgendwie alles besonders. Alter, ist das laut. Wie eine Nudel. Boah, aber das war geil. Alter, was ist denn da? Das hat so eine. Alter, guck dir das an. Ja, du musst diese Eier essen. Alter! Das hat, sowas hatte ich, glaube ich, gerade. Aus, was ist das? Die hier sind crazy. Weil da ist Sonnenblumenkern in der Mitte. Und Rom Sesam. Okay. Da waren der Erdnuss drin. Ach was. Die sind irgendwie so gefüllt, die Dinger. Diese Eier. Muss ganz vorsichtig essen. Oh, eine Erdnuss. Da ist eine Zahl drauf. Wie ist das denn? Da ist eine Eins drauf. Aber auch geil. Aber manche sind ja auch süß irgendwie. Na, die sind so karamellisiert außen. Alter, das ist verrückt. Was ist das für ein Mix? Aber dann passt es ja gar nicht da dazu. Ist egal. Was läuft vom Aldi? Aldi Asia Snack Mix heißt safe so. Voll geil. Mega Das ist geil. unerwartet. Heute nerven wir die Zuhörer wieder mit Gegesse und Geschmatze. Mit Mausklicke. Und dem. Sieht Heute sind richtig wir. schön aus. Was? So der Mix an sich. Ein bisschen farblos. Ja, aber so, guck mal, das sieht aus wie ein Stein, einfach so da drin. Und das sieht aus wie so ein aufgeplatztes Ding. Das da hier. Schon Check nice. das aus. Bewert's mal. Skala. Also das, was ich probiert habe bisher, würde ich so eine 7 von 10 sagen. 7 von 10. Weil es überraschend ist, erfrischend. Ist so was anderes mal, dass du so runde, glasierte Snacks zwischendrin hast. Die finde ich geil. Welche? Die da hier. Die sind so dunkel und schmecken wie so was aufgeblasenes. Ne, die da hier. Die hier. Ah, diese. Die da. Ja. Ah. Oder was hast du jetzt? Ja. Ja, genau so eins. Jetzt sag ich gerade noch. Was würdest du sagen? Was gibst du finden? Ah, ich bin ein bisschen vorsichtiger. Obwohl ich weiß gar nicht. Ist 3 von 5 vorsichtiger als 7 von 10? Eigentlich nicht, glaube ich, prozentual gesehen, oder? Das eine ist 70% und das andere ist 60%. Ja. Dann sage ich das. Dann sage ich 3 von 5. Kennst du auch einfach 60% sagen. Nee. Oh, ich habe mich selber ausgestellt. Oh. Oh nein. Jetzt hört der Patrick gar nicht, was ich sag. Arsch. Ja, dann kannst du mal den Bums hier anmoderieren. Was hältst du davon? Wir haben noch einen Mund voll. Okay, dann tausch aus und dann geht's los. Okay. Damit herzlich willkommen zu Carstinson Crusoe, dem Asia Snack Mix Podcast für Gestrandete. Mit der freundlichen Unterstützung von Laldi. Aldi. Leider nicht, leider nicht. Wenn man sich nicht sicher ist, ob es Lidl oder Aldi ist, ist dann legitim Laldi zu Nee, sagen. das klingt nicht Okay, gut. alles klar. Das lassen wir gleich lieber Oder bleiben. Ladl. Nadel? Oder Alte. Was ist besser? Wer gewinnt? Beim Discounter Battle? Deswegen frage ich das, weil ich die Läden nicht unterscheiden kann. Echt? Ja, ich sage Doch. immer, wenn ich eine Wegbeschreibung gebe, sage ich, da ist in der Nähe der Aldi, Lidl. Ah, die können nicht zusammen, oder? Nee. Getrenntes. Ja, aber im Endeffekt sind es dieselben Läden. Oder können die nicht Keine. zusammen? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nur, dass Penny zu Kaufland gehört. Weißt du was? Was? Fragst du die Zuschauer. Soll ich die zuhören? Beantworten es dir. Okay, dann muss ich mir das direkt aufschreiben. Ja. Junge, Junge. Aber kann man dann jetzt so eine Mixform irgendwie sagen? Eine Mixform? Ja, aus beiden Namen. So lang. Nee, was bringt es dir? Es ist ja im Endeffekt schon derselbe Laden. Ja. Change my mind, aber die Produktpalette ist genau die gleiche bei beiden Läden. Ja. Beides so gefließte Hallen mit Gitterkörben, ja, wo Wühlangebot drin ist. Ja. Und in den Regalen stehen so die Kartons, in denen das Produkt angeliefert wird, einfach nur so aufgerissen, dass die, ja, dass die auf den Europaletten, ja, einfach so hingeschoben. Das ist, ja, beiden das ist exakt uns gleich, deswegen. Ja, dann definierst du jetzt ein Wort. Ja, ich fand Lalde. Das ist gut. Oh je. Kann ich ja mal fragen, oh je, ob es gut ankommt. Gebt eure Vorschläge ab. Genau. Wie steht's bei euch? Um eine irgendwann fusionieren die, dann müssen sie sich eh was überlegen. Das war die erste Frage, ob Lidl und Aldi zusammengehören. Ja. Okay. Ist demontiert. Jetzt ist es zu geboren. Korrigiert. Ich würde sagen, wir könnten jetzt perfekt eine Brücke schlagen. Zu was denn? Zu der Community. Okay. Ich hab gemerkt, da ging was auf unserem Instagram-Kanal. Bisschen was, ja. Aber Moment, ich muss gerade noch mitschreiben. Ja, ein klein wenig ging was. Nicht arg viel, aber ein bisschen was ging. Ja, ich habe versucht, schön pflichtbewusst, wie ich in dieses Jahr gestartet bin, die Folge als auch nochmal als Bürgerbeteiligung, als Zuhörerbeteiligung zu verwursten, dass die mitreden können bei den Themen, über die wir sprechen. Und gab's Regung aus der Community? So ein bisschen, ja. Also zu der kontroversen Frage, bis wann man gutes neues Jahr wünschen darf, kam die Antwort bis zum 31.12. Das ist schon so verrückt. Vorher, das schenkt niemand. Ist bestimmt so, das, einfach. Das bringt Unglück. Wie wenn man vorher Geburtstag, so herzlichen Glückwunsch sagt, wenn man vorher Gutes Neues sagt, bringt, ja, dann hat der bestimmt das ganze Jahr über Unglück. Der also, sagt oder der was wünscht? Der dem es gesagt wird. Aber kann der da vorwegrennen? Nö. Das ist ja richtig gemein. Verloren. Das ist richtig gemein. Ich meine, du kannst ja auch nicht davor wegrennen, wenn dir jemand vorher herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag sagt. Dann hast du ja auch, hast du ja einen Scheiß Geburtstag. Also kannst rechtzeitig deine Finger zuschlagen. oder die Finger in deine Ohren und dann ganz laut was singen und dann wegrennen. Ja. Weil es zählt nur, wenn es komplett gesagt wurde. Durchgesagt wird. Also ganz schnell, herzlichen Glückwunsch. Hey, wenn ich den hier mache. Ja. Was ist der hier? Muss ich kurz erklären. Sonst denken die Leute, ziehe ich dich hier aus. Den Knorpel vor dem Ohr, ich weiß nicht, wie man den nennt, diesen Wurmfortsatz, der so raussteht. Wenn ich den reindrücke, dann ist mein Ohr dichter, wie wenn ich einen Finger reinstecke. Das ist ein Trick. Das, ich glaube, das ist ein neuer Lifehack. Weil der dichtet es komplett ab, der macht es richtig rund zu. Einfach. Nee, wenn ich da richtig tief in meinen Finger reingehe. Der macht es perfekt zu. Dann hast du eine perfekte Passform für den Schnübel. Wahrscheinlich. Echt, ist der rausgewachsen bei mir so. Hast du das erst seit kurzem, ja, ist mir überlegt? Vor kurzem aufgefallen, wo ich da habe ich mich hier gekratzt und dann dachte ich so, ey, ich höre nichts. Ey, ich höre nichts, was ist denn jetzt los? Hallo? Kann das jemand zurückmachen? Wie ich taub. Ja, Lifehack für alle Leute. Was war der Lifehack gerade eben, den ich gedroppt habe? Was war der Lifehack? Achso, das mit der Schüssel. Wenn ihr euch Snacks holt. Ah ja. Dann macht es in eine Schüssel rein, die so klein ist, dass nicht die ganze Tüte reinpasst. Und dann esst ihr automatisch ein bisschen weniger Snacks. Oder man füllt die Schüssel dann nochmal auf. Ja, wenn man krass unterwegs ist. Ja. Also ich will da niemanden stoppen, aber wäre ein Vorschlag für alle Leute, die weniger Snacks essen wollen. Am besten, aber man kauft es gar nicht erst. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Okay, weiter beim Pöbel. Beim Zuhörerschaftspöbel. Alles klar. Es kam noch die Antwort, gar nicht, so ein Scheiß braucht doch keiner. 90%, denen man es wünscht, ist es eh nicht ernst. Das sind die Hater. Nee, ist der Lukas. Alles klar. Grüße an der Stelle. Grüße, Lukas. Aber es hat nochmal jemand gar nicht geschrieben. Gar nicht. Mhm. Ich weiß auch nicht. Ich mach's gern, aber auch nur bis zum 10., wie ich beim letzten Mal gesagt habe. in der Zeit sage ich richtig gerne, ah, frohes Neues. Aber dann geht's mir auf den Sack. Aber es gibt scheinbar Leute, die sagen es gar nicht gern. Man könnte es ja einfach sagen, wenn man es von sich aus zu der Person sagen würde, dann soll man sagen. Ja. Dann ist es so eine nette Geste so. Ja. Du bist so ein Guter. Ein Guter. Ganz grob. Und irgendwann beschließt man für sich, ja, jetzt höre ich einfach auf. Aber einfach so, ah, da kommt jetzt nochmal einer, weißt du, dann ist die 10. schon vorbei. Ja. Ah, aber ich habe mir ja die Regel gesetzt, ich muss das dann, darf es dann nimmer sagen. Aber eigentlich würde ich es dem gern wünschen, aber verpasst. Also dann gab es noch die Antwort im ganzen Januar und bis maximal eine Woche nach Silvester. Das tut sich ja so ein bisschen mit uns. Sind beide gut. Korrelieren. Aber ein Monat. Ein Monat ist schon lang. Ich glaube, ich mache das am 31. Januar, wenn ich jemanden noch. Ah ja, ein gutes Neues noch. Übrigens, zu jemandem, den du jeden Tag sehen hast, seit 1. Januar, also übrigens noch frohes Neues. Nee, gell? Und auch jemanden, den du nicht gesehen hast, wo es wirklich so. Wo so ein Überraschen kommt. Genau. Wenn das denn so was? Ah ja, stimmt, okay. Ebenfalls. Ja, ebenfalls. Das sind bestimmt zwei richtig gute Gesichtsausdrücke, wo man erlebt. Und, da hatte ich in dem Zug noch gefragt, ob die Leute gut rübergekommen sind. Ja. 12 ja, einer nein. Oh, was war da denn los? Das würde mich auch interessieren, das müssen wir wohl Lukas fragen. Man hat das Gefühl, der nimmt die ganze Sache ja nicht ernst. Ich glaube aber, Lukas, komm. Du bist unser Mann gewesen, streng dich an. Yeah, es ging weiter. Weiß nicht, die Ergebnisse generell von diesen Ja-Nein-Abstimmungen, Plus-Minus-Abstimmungen, ich weiß nicht, wie man sie nennt. Binäre Abstimmungen. Das ist ein Fachbegriff, kann ich mich ruhig fragen. Eine Fragologie, Alter. Ich glaube, die muss ich in Zukunft nicht mehr vorstellen, weil die kann man ja in unserem Highlight immer nachlesen, wenn man sich dafür interessiert. Dass ich noch erwähnen werde. Das sieht man das Ergebnis. Das sieht man die Ergebnisse. Egal, ob man gewotet hat ja. Oder nicht. Ja, doch. Aber nur du kannst sehen, wer da mitgemacht hat. Ich kann sehen, wer mitgemacht hat. Und wer was gesagt hat. Ja. Crazy. Aber die, wenn ich so Fragen stelle, auf die man eine Antwort geben kann, dann würde ich es noch vorlesen in Zukunft, weil das ist das, was man nicht sehen kann. Und zwar ging es da ums Raclette. Was für die Leute ins Raclette pendeln. Oh, das ist gut. Nike heilt. Und da kamen die Antworten Pilze, okay. Shrimps und Ananas und Ei. Ananas und Ei. Also Ananas-Ei war eine Antwort. Pilze, zusammen? Pilze, Schrimps waren zwei separate Antworten und Ananas-Ei ist eine dieser... Was ist das für eine Bewegung? Die Faust ins Gesicht. Ananas und Ei ist eine geile Kombi wahrscheinlich. Probiert's aus. Ist genauso wie Kiwi auf Pizza. Oh, das ist bestimmt auch nice. Geil. Hast du ausprobiert? Nee. Oder so Mango auf der Pizza. Schinken-Mango. Schinken-Mango kann sogar ganz gut sein. Ja. Aber Kiwi, das schmilzt doch bestimmt weg. Ach, oder was? Das hat bestimmt eine richtig, wenn du mal Kiwi warm machst, das hat bestimmt eine richtig ekelhafte Konsistenz, kann ich mir vorstellen. Ach, ich glaube nicht. Ich glaube, es überlebt. Ach, ich weiß nicht. Aber ich glaube, was ich eklig wäre, bei Wassermelone. Alter, Wassermelone schmilzt aber safe. Wenn das warm wird, dann wird es flüssig, glaube ich. Das war gerade für ein unterstützender Schenkelklopfer. Alles klar. Ich bin richtig verschrocken, wenn man nur noch so Stimmen hört und ein paar Schmatzer. Und dann Knall. Dann Knall auf einmal. So, weiter im Text. Dann hatte ich noch nach den Badetipps gefragt. Da kamen relativ viele Antworten. Und zwar einmal Kerzenschein und ätherische Öle. Eieiei, sehr gut. Was sehr gut ist. Dann Duftkerzen und entspannende Musik. Sehr gut. Ich sehe schon, wir haben so eine richtig genießbadende Community. Das gefällt mir. Jetzt ein Bad. Gary Wright in February. Das ist die entspannende Musik, die man dann kam die Antwort, das elektrische Öfele anschmeißen, damit es schön warm ist. Ah ja, sehr gut. Wenn man es hat. Dann ein fast schon Lifehack. Das Wasser maximal heiß einlassen, dann hat man länger warmes Wasser. Also den Hahn ganz nach links. Ah, da bin ich nicht konform mit. Ja, weil dann ist es zu heiß am Anfang, wenn man reinsteigt. Ja, dann lieber nochmal ein bisschen was raus und nochmal warmes rein. Ja, und dann durchrudern, immer rudern. Immer rudern ist Sauna in der Badewanne. Das überall gleich ist. Und dann kam noch die, also eindeutig muss ein Profibader sein, die Antwort. Okay. Ein Thermometer für perfektes Temperaturhandling. Mm. Das ist also... Stimmt, ja. Da wäre man crazy unterwegs. Da einen richtigen Profi. Ja, aber der muss trotzdem rudern. Kann er mir nicht erzählen, dass der nicht rudern muss. Der muss an verschiedenen Stellen das reingeben und dann immer hin und her rudern lassen. Oder der ist richtig Profi und hat so eine Pumpe, die es immer im Kreis rumpumpt. Mit einem Tauchsieder an der Stelle und dann pumpt's durch. Geil. Dann bist du noch ein pH-Wert. Und dann geht's ab. Ab in die Wanne. Ab in die Wanne. Waren das die Tipps? Das waren die großen Badetipps. Die großen Carstensen Badetipps. Kardetipps. Kann man es auch. Wie wäre die Abkürzung? CCBT. CCBT. Ja, CCBT. Mach das bitte in die Hashtags für Insta. Sehr gut. Zwei Fragen haben wir noch. Oh, und zwar einmal die Frage, was die Empfehlungen fürs neue Jahr sind, weil wir da auch drüber gesprochen haben. Wir haben es so ein bisschen auf Serien gemacht. Du hast in so einen Fernseher reingemacht, das hat mir gut gefallen. Deswegen dachte ich nämlich, dass jetzt auch Serien kommen. Oder Filme. Und, find cool an der Satz. Es kam einfach Hummus pikant als meine Antwort. Bitte was? Hummus pikant. Hummus pikant. Hummus pikant. Das ist was zum Essen, oder? Das ist was zum Essen. Also, okay, vielleicht ist es auch eine Serie. Das ist so wie türkisch für Anfänger. Das ist so eine orientalische Serie. Hummus bekannt. Ich weiß auch nicht, aber eigentlich ist ja Hummus ein Hollywood-Film. Ich habe mich sehr gefreut über die Antwort. Dann kam noch die Antwort, nicht zu viel vornehmen. Okay. Könnte auch irgendwie ein Film sein, irgendwie so eine romantische Comedy. Wer wäre deine Hauptrolle? Drew Barrymore. Oder die andere von den drei Engeln. Kirsten Dunst. Was? Keine Ahnung. Richtig versiert hier im Name-Game. Kirsten Dunst. Können wir damit einen guten Joke machen? Mit Kirsten Dunst. Mhm. Schwäbisch, ne? Dorffeier und der Ralle kommt und der Ralle fragt, der Sepp, ja, Sepp, wo ist denn Kirsten? Hat Kirsten Dunst. Oh boy. Der killt mich gerade. Kirsten tanzt. Ja, dann wurde noch eine Sache. Jetzt bin ich ein bisschen raus, gerade mal rein. Ich kurz wieder fokussiert. Ich kurz auf Pause. Nee, dann kam noch von einer Person zwei Antworten. Und zwar einmal sich eine Sache aussuchen, mit der man der Umwelt was Gutes tut. Zum Beispiel. Müll trennen? Ja. Okay, das aktiv Müll trennen oder. Mehrwegflaschen kaufen. Ja, genau. Halt, die man dann das Jahr über durchzieht und dann im nächsten Jahr wieder was Neues, was man dann so draufsetzt. Dass man quasi jedes Jahr. Eine Schippe draufsetzt. Eine Schippe draufsetzt. Das gefällt mir. Umweltbewusst zu werden. Ja. Und von derselben. Oh, das ist auch eine Serie. Eine Doku-Serie. Eine investigative Doku-Serie. Sehr gut. Nee, aber dieselbe Person hat dann ja als Serie The Blacklist vorgeschlagen. Oh, da kam, das sagt mir was. Da kam eine neue Staffel jetzt, direkt nach dem Jahreswechsel raus. So. Hast du auf dem Cover drauf? Ein Mann. Ein Mann mit Glatze, glaube ich. Der das steht? So, mit Anzug? Das kann sein. Das ist so ein, so eine Crime-Serie. Ich habe die ersten zwei Staffeln, glaube ich, gesehen. Ja, dann check ich mal ab. Ganz interessant. Also, so eine. So ein bisschen so seichte Unterhaltung. Könntest du auf, was ist RTL Donnerstagabends beim RTL Donnerstagabend Crime Donnerstag laufen? Crime Donnerstag. Aber es ist ganz cool, weil das irgendwie so, es ist so aus der bösen Sicht im Endeffekt, weil die Blacklist, das ist eine Liste von einem Superbösen, wo er die 100 Superbösen draufgeschrieben hat. Okay. Und der liefert irgendwie dem FBI immer in jeder Folge einen von diesen Superbösen aus quasi. So komplett? Ja. Die Person an sich liefert aus? Ja. Okay. Also er sagt so, Leute, da bringt doch einer die ganze Zeit irgendwo jemanden um. Und dann sagen die so, ja, das stimmt. Soll ich euch denn bringen? Das ist der Penner. Das ist der Penner. Ah, der sagt nur den Namen. Nee, der sagt dann so, wo sie den finden können und was sie machen können, um den Ding festzumachen. Ich habe gedacht, der holt den, fesselt den und bringt den. Nee, so. Das wäre ja krass. Wie Spider-Man. Da irgendwie langweilig. Serie, der sagt was und dann geht die Serie darüber, dass die den finden. Genau. Und dann passieren noch so zwischenmenschliche Dinge. Weil Der ist irgendwie so, die Liebe. Die Hauptermittlerin hat ihren Vater verloren. Also, ne? Ah, okay. So Tragedy und Shit. Der, okay. Und auch Liebe. Liebe. Und du hast gesehen? Ich hatte die ersten zwei Staffeln, glaube ich, gesehen. Okay. Und jetzt kam die sechste, glaube ich, raus für mich. Sechste Staffel? Ja. Da geht was. Ja, es müssen 100 Folgen sein. Das sind die 100 bösesten Superbösen. Ah ja. Wenn mich nicht alles täuscht, ich bin mir nicht 100%. Und dann gibt's noch so einen Bonus drauf, noch die 120 bösesten. Ja, die 20, die jetzt nicht so super böse waren, aber auch schon, die ein Anrecht auf die Liste hätten, es aber nicht geschafft haben, weil sie zwei zu wenig getötet haben. Gescheiterte Sachen auch, so gescheiterte Festnahmen haben. Die Bloopers, das ist noch als Staffel. Das ist Outtake Reel. Ja, und die letzte Frage, die ich gestellt hatte, das ist jetzt auch eine Statistikfrage eigentlich, aber ich werde es trotzdem sagen, weil es mit einer direkten Konsequenz zu tun hat. Ich habe gefragt, ob ein WhatsApp oder irgendwas anderes Chat für die Crusoe erwünscht sei und haben 71% Ja gesagt. Und jetzt müssen wir das entscheiden, das war dumm. Warum? So, was machen wir jetzt? Machen wir das? Es ist jetzt erstmal so ein Ei hier. Okay. Ich das da hier. Das war knallt, hey. Ich mag die Chips, die ganz oben drauf liegen. Die sind riesengroß. Wo jetzt? In der Packung. Weil die nicht kaputt sind, weißt du, die noch so ganz und mega groß. Aber liegen die immer oben drauf? Meistens schon, ja. Der Krusch rutscht immer runter. Echt? Mhm. Deswegen hast du zum Schluss in der Tüte ja nur noch so Krümelscheiß. Ja. Stimmt. Also gerade bei solchen halt, bei solchen. Was sind das für welche? Ah, das sind, soll ich die Namen hier jetzt sagen? Mhm. Ich glaube, Crunchips, die sind von unbezahlte Lobens. Werbung. Unbezahlte Werbung. Muss man sagen? Ich weiß, ich glaube nicht. Können wir uns anklagen? Ich zeige dich jetzt an. Ich weiß es jetzt, dass du es gesagt hast. Okay, okay. Viel Spaß. Mhm. Ich habe schon ein paar Staffeln Suits geguckt, also ich kann mich selber verteidigen. Kein Problem. Ja, aber jetzt müssen wir es ja entscheiden. Ja. Du entscheidest es. Du bist Headquarter. Ich vertraue deiner Meinung. Ich würde es machen. Du musst es machen. Was ist dann die Plattform der Wahl? Das fragen wir euch nicht so. Nee, ich denk mal, dass die Plattform der Wahl schon irgendwie so WhatsApp wird. Wie viel kann man da reinballern? 200. Ja, easy. Das werden 13 Leute sein. Aber dann müsst ihr immer stumm schalten, die Gruppe, weil da immer Leute rumbabbeln. Ist mir egal. Das ist mir egal. Okay, so machen wir es. So machen wir es. Du machst die. Ich mach die. Und, Bewerb dich als Moderator. Der Nachteil halt ist dran, dass jeder die Nummer vom anderen sieht. Alter, guck mal. Ach so, stimmt. Wäre das schlimm? Ist das bei Threema oder so anders? Sieht man da... Genau, ich gehe wieder nicht aus. Ich bin Big Game dran. Alter, guck mal, das ist eine Schale. Da passt perfekt der Bums hier rein. Ich mache eine WhatsApp, eine Facebook-Messenger-Gruppe. Aber da weiß man doch dann auch. Ah, dann weiß man die Nummer nicht. Da weiß man den Namen. Nee, ich glaube, ich mache WhatsApp. Okay, was geht's? Dürfen die Leute nein, wenn sie wollen. Die Welle. Jetzt sofort? Nee. Ich hoffe, du hast die aufgeschrieben. Oh, ist ja scharf jetzt. Da habe ich ein bisschen zu viel reingefüllt. Aber geil. Was das auch scharf war? Nee. Das Album der Woche. War das scharf? War das lit? Ja. War's lit? Alright. War dreimal Feuer-Emoji. Oh, und die 100. Die 100 machen auch viele. Die 100 hinterher, hinter die Feuer-Emojis. Ja. Ich habe vorher geguckt, ich habe es fünfmal angehört, das Album. Fünf nur? Ja, ich habe es einmal den ganzen Tag lang auf Repeat gehabt, aber das war auf Spotify. Da weiß ich aber nicht. Weißt du, das ist einmal den ganzen Tag lang auf Repeat? Mhm. Okay. Ja, jetzt so. Aber dann ist ja mehr als fünfmal eigentlich. Ja, schon, aber da habe ich es nicht auf Ding gehört, auf Apple Music. So. Apple. Apple. Am Apple Computer habe ich es in Apple Music gehört. Ja, was ist dein Fave-Track? Was ist dein Fazit? Was ist dein Fave-Track? Mein Fave-Track? Mhm. Eigentlich das Intro. Echt? Ja. Okay. Ich finde das Intro richtig geil. weil es so ein bisschen emotional ist und so. Also ist ja eigentlich alles emotional, aber da ist so ein bisschen so seine Story, wie er dazu kam. Das, und was mich sehr beeindruckt, ist irgendwie so 45 und ich trende. Also er sagt, okay. Er sagt, erklär das mal für die Zuschauer und für mich an der Stelle. Er ist 45 und jetzt wird er gehypt, so quasi. Mhm. Weil er macht ja, glaube ich, seit 30 Jahren Mucke, der Typ. Und war irgendwie 25 Jahre davon im Osten, im Untergrund aktiv als Reggaeton und sonst was Musiker. Okay. Und dann war so plötzlich bekannt und berühmt und gehypt in Deutschland, so in diesem ganzen 187er Raf Camora Zusammenhang und Zeugs. Aber passt eigentlich gar nicht so krass da rein, finde ich. Aber die sind halt, die machen halt zusammen Mucke voll oft. Ich weiß auch nicht, wer wen im Endeffekt hochgezogen hat, ob Dreti vorher da war und die mitgenommen hat oder ob es andersrum war, ich habe keine Ahnung. Die waren einfach plötzlich alle da, hatte ich das Gefühl. Also 187 kenne ich schon ewig, die habe ich noch gehört, wo die schon relativ klein, nur so eine Gang in Hamburg waren im Endeffekt und da so ein paar Soundcloud-Sachen rausgehauen haben. Aber Tretmann habe ich erst angefangen zu hören, wo er schon bekannt war. Und deswegen weiß ich nicht, ob der da davor schon, als ob der die quasi... Weißt du, was das erste Lied ist, was ich von ihm gehört habe? Was? Wo er einen Part auf Messer raus von Brown Eyes White Boy gemacht hat. Mhm. Da habe ich ihn das erste Mal gehört und dann bei diesem Soundclash, glaube ich. Ich habe ihn in irgendeiner... Also wenn ich habe bei der Fahrt hierher habe ich überlegt, wo ich ihn das erste Mal aktiv gehört habe und ich hatte irgendwie sofort El Guni im Kopf. Mhm. Aber ich weiß nicht bei was. Ja, die waren ja zusammen auf dem Soundclash. Da hatten die ihn als Feature. Ja, ja, ja, das schon. Die haben ja dann relativ viel zusammen gemacht, aber ich weiß nicht mehr, was die als erstes zusammen gemacht haben. Ja, okay. Ich glaube, das war auch irgendein Remix von irgendeinem Track, wo richtig viele Künstler auch mit drauf waren, wie so ähnlich wie der Mega Monster Remix von Casper auf und davon, aber von irgendwas anderem. Und da waren, glaube ich, El Guni und Tretmann auch drauf. Soll ich verlinken an der Stelle, oder? Lohnt es? Welches? Was? Das, was du gemeint hast. Findet man das? Das gibt's noch. Ja, aber ich weiß nicht, was es war. Eieiei. Na, wenn wir es finden, dann schreibe ich es dann, nicht. Ja. Dann halt nicht. Wie hieß das? Wie kann man sich nur so hart gönnen? Wie kann man sich nur so hart gönnen? Ja. Oh, das ist auch so ein Freebase-Mixtape drauf. Da gab es, glaube ich, einen Remix, wo die alle mit drauf waren. Jetzt ist gerade ein richtig interessanter Part für alle Leute, die gar nichts mit der Musik anfangen können. Ja, hier gibt's Haiti und Tretmann waren damit drauf. Ja, ich weiß es nicht mehr. Ich versuch's rauszufinden. Ja, aber seht ihr dann. Ja. Ja, mir gefällt's eigentlich ganz gut, weil es immer so neuen, es klingt anders so. Es hat so ein komplett anderes Klangbild. Alles ist so ein bisschen trocken und nicht so krass. Er macht schon auch diese Reggaeton-Dinger, wo ja die ganzen Deutschrapper auch machen. Ja. Aber viele sind eigentlich so, oder rausgeploppt. Ist geblubbert. Viele machen einfach so irgendwas Melancholisches so, vom Inhalt her. Und ein Track, den ich aber richtig geil fand, weil der so im kompletten Kontrast ist zu allem anderen, ist Zeit steht irgendwie. Ja, den fand ich auch mega. Weil der halt auch sich so richtig gut aufbaut und dann kommt wieder diese komplett krasse Pause und dann ist halt so ein Track, wo man richtig drauf abfeiern kann irgendwie. Und den vom Inhalt her finde ich es auch einfach mega nice. Also, und ich finde die Hook richtig schön. Die ist von einer Frau gesungen. Passt da richtig. Generell die ganzen Frauen, die da mitsingen, die passen richtig gut rein in die Lieder. Die Keke oder wie die heißt, die war ja auch bei Kummer mit auf dem Album. Fand ich dort schon richtig gut. Und jetzt nochmal. Also, gefällt mir super. Und das ist auf jeden Fall mein allerkrassester Fave, den habe ich auch, wo ich ihn direkt gehört habe, direkt auf Herzchen drauf gedrückt. Ist auch der einzige Song mit Sternen bei Apple Music. Ja. Und dann finde ich noch Hätten wir sein können, auch richtig gut. Ja. Da singt auch eine Frau drauf, da steht gerade der Name dabei, aber den finde ich richtig schön. Mhm. Oder singt deine Frau mit? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ja. Also, ich finde es generell wieder richtig gut gelungen, aber es kommt nicht an DIY ran. Das ist das Einzige. Ah, hätte ich es nochmal anhören müssen, um das so jetzt... Ich finde nach wie vor DIY so ein gutes Album. Ich glaube, es liegt auch daran, dass es eigentlich kein Album ist, sondern eine EP. An der Kürze also das sind ja, glaube ich, nur 5 Tracks, 6 Tracks, irgendwie sowas. Und dadurch ist es einfach so kompakt. Du hast jeden Track drin, den du brauchst eigentlich. Du hast so ein geiles emotionales Intro, dann hast du den grauen Beton, dann hast du was zum Ausrasten mit Jizzes mit drauf und so. Ja. Das reicht eigentlich. Ja. Weil das ist mir so ein bisschen aufgefallen, wenn es mehr wird, dann verschwimmt das bei Tretmann aus ein bisschen. Dann hast du so viele Songs, die ähnlich sind, genau. Und deswegen ist, glaube ich, DIY noch ein Stückchen geiler, weil es halt kompakt ist einfach. Aber es sind beides richtig gute Alben. Das ist einfach voll der gute Künstler, habe ich das Gefühl. Der ist richtig cool drauf. Der hat fetzige Musik. Leider ist sein größter Track nicht auf dem Album mit drauf und auch nicht auf DIY, sondern irgendwo anders drauf. Warte. Was ist dein größter Hit? Ich suche ihn gerade hier genau. Kannst du den Leuten auch erklären, was vielleicht wer dieser Kitschkrieg ist? Das weiß ich gar nicht. Weißt du das? Ich hab noch vorher überlegt, ob ich es googeln soll. Aber ich find's raus bis zum nächsten Mal. Irgendein Producer-Typ. Frau, Mann, Tussi, weiß ich nicht. Ich glaube auch. Ich glaube, das ist so ein Macklemore und Ryan Lewis-Ding. Ja. Dass der immer so dabei ist, immer auf der Bühne. Ja. Und der ist halt schon kreativer Input, aber performt halt nicht am Mikro so. Ja. Und macht wahrscheinlich die Beats. Und macht die Beats wahrscheinlich, ja. Also, der Track, der absolute Jahrhundert-Track von Tretmann, den jeder nach dieser Folge feiern wird, der was mit Tretmann anfangen kann, ist, oder Tretmann eigentlich heißt der, hat der einen Tretmann. Vom Album Tanz auf dem Vulkan 2013, der Track. Birnenpfeffi mit Zimt. Birnenpfeffi mit Zimt, weil da rappt er noch mit seinem Ossi-Slang. Das ist so geil. Birnenpfeffi mit Zimt. Oh Gott. Sehr. Ich glaube, das kann ich nicht ernst nehmen. Sehr, sehr guter Song. Ist auch eher so ein Muss Party. Man nicht ernst nehmen. Nee, das ist so ein Party-Track. Könnte man nicht, aber. Da rappt er nur drüber, wie geil es ist, das Zeug zu zaufen. Oh, könntest du für die Leute auch noch erklären, was Ahnen ist? Oder wer, was ahnbar ist? Ahnbar? Das sagt er nämlich auch ein paar Mal. Das muss ich nicht erklären. Weil es ist das, was es ist. Ja, und weil die Leute, unsere Zuhörerschaft das schon verstanden hat, glaube ich. Oder halt kennt. Okay. Weil ich habe gefragt, was ist mehr ahnbar, Pizza Raclette oder... Na, aber vielleicht haben sie das nicht verstanden. Meint? Ja, man könnte es aus dem Kontext erschließen. Aber sowas ist so, das muss man nicht erklären. Ja, okay. Das wäre nicht ahnbar, wenn man es erklärt. okay. Ich weiß nicht, ob das cool ist zum Verwenden. So manche Wörter, die hört man so und das hört man so zum ersten Mal und denkt so, ja, die sind cool, die sollte ich mir mal merken. Zum Beispiel, verkopft ist ein gutes Wort. Oder stirnseitig. Oder Schnübel. Mhm. Und oder stirnseitig, ja. Stirnseitig ist eigentlich das beste Wort. Zwangsläufig finde ich auch ein gutes Wort. Ja. Ah, finde ich normal schon. Aber so Neukreationen, wenn es die so gibt. Wie ahnbar. Oder gab es das schon? So ein ganz altes Wort ist das vielleicht? Dies ist nicht ahnbar. Es ist nicht zu erahnen. Ihr seid ahnbar, mein Lord. Die Weiß Ahnung nicht. Steht euch ins Gesicht geschrieben. Ich weiß nicht, vielleicht gab es das früher schon. Eure Ahnbarkeit. Mich würde mal gern interessieren, so völlig aus dem Kontext jetzt gerade, ob unsere Zuhörer das überhaupt nervt, wenn wir die ganze Zeit fressen werden in Folgen. Ob es cool ist für die oder nicht. Aber ich stelle die Frage nicht, weil ich kann mir die Antwort denken. Glaubst? Ja. Okay. Aber was machen wir? Ändern wir es, oder? Nö, bis sich jemand beschwert. Wenn sich jemand beschwert, dann hören wir auf. Aber vorher lassen wir die Frage einfach so im Raum stehen. Runterfallen. Sag mal, das wird die schon nicht stören. Und dann jemand sagt, ja, so machen wir's. So wie wenn du eine Party schmeißt bei dir in der Wohnung. Ja. Und dann vorher nicht die Nachbarn informierst. Und da denkt dann auch jeder... Ja, da kommt schon jemand anderes, der sich vor mir aufregt. Ich will nicht der Intoleranteste hier in der Butze sein. Und dann denke ich immer so, ja, aber okay, sonst ist es eh nicht laut und so. Und dann kannst du dir echt sowas erlauben. Aber irgend so ein 22:01 Polizeianrufer hast du in jedem Mehrfamilienhaus. Na, ich glaube sogar, dass manche Leute gar nicht genau wissen, wie das gesetzlich geregelt ist. Ja, die rufen um 22 Uhr an. Das sind die immer noch denken, dass es eine Mittagsruhe gibt, eine gesetzliche. Aber 22 Uhr ist doch, ist meines Wissens schon. Ja, das stimmt schon, aber ja. Stimmt schon. Es ist aber spießig. Aber okay, dann kommen die vorbei und was sagen die dann? Ich sage dann, bitte leiser machen, sonst müssen wir nochmal kommen und dann gibt es eine Strafanzeige. Okay. Und wir entfernen das Gerät. Wir entfernen das Gerät, Alter. Was ist, wenn du das Gerät so gar nicht zu fassen bekommst und es gar nicht ausbauen kannst aus der Wohnung? Drohne ist die. Die rumfliegt und die Polizisten müssen hinterher. Nee, wenn du einfach so Lautsprecher nimmst und an die Wand dran spackst. Und die brauchen ewig, bis sie die raus haben. Und währenddessen ist voll laut. Die brauchen ewig. Und dann kriegen die eine Anzeige von ihren Kollegen, weil sie auf der Party sind und nicht die Mucke leider machen. Das wäre verkopft. Ja, das macht sowas nicht. Das wär ganz schön schlimm. Ganz schön schlimm. Jetzt wollen wir mal so einen. Apropos, die Polizei sprengt eine Party. Kennst du das Video? Wo eine Polizei irgendwie aus einer Wohnung rausgeht, nachdem sie die durchsucht hat oder so. Und dann sagt der Wohnungseigentümer oder Bewohner, was weiß ich, sagt dann so hinterher, ja, irgendwie tschüss, du Wichser. Okay. Dann bleiben die Polizisten so stehen und drehen sich so rum und dann er so, Entschuldigung, Sie Wichser. Und dann stürmen sie die Wohnung nochmal und nehmen ihn dann fest. So klasse, das Video. Weil du denkst, im ersten Moment, okay, jetzt entschuldigt er sich für die emotionale, dass er du Wichser gesagt hat. Dann kommt er so, Sie Wichser. Oh je. Geniales Video. Ich kenne das Video, wo so eine Polizistin, so eine. Scheißlicht schon wieder. Entschuldigung. Geht an. Der alte Mann geht immer ein und aus in der Küche. Jetzt holt er irgendwas aus dem Kühlschrank. Aber er spart Strom, er macht das Licht aus. Er macht jedes Mal das Licht aus. Hat trotzdem doch die 100 Watt Glühbirne drin, aber er macht's aus. Aber er geht halt alle 5 Minuten in die Küche. Jetzt geht's gleich wieder aus. 3, 2, 1. Na fuck. Oh, das ist ja richtig gut gekommen. Wir schneiden so an der Stelle aus außen und so, ja, freut uns mal. Der lässt an. Jetzt lässt das an. Okay. Der hört uns live mit. Du weißt, dass du mich weil hörst. Wir nicht wissen könntet, wir sind jetzt gerade live auf Twitch. wir werden auf einmal im Radio. Stell dir vor, wir kriegen auf einmal so einen Slot im Radio. Radio. Öffentlich. Und sind dann live. Nee, das heißt dann nicht so, gell? Das heißt on air. On air. Oh nein, wir haben es vergessen. Mhm. Mach schnell an, Patrick. Das bringt laut Glück. Wenn das On-Air-Schild an ist. Wir plaudern schon wieder viel zu viel. Aber das macht man auch bei einem Podcast, oder? Ja, aber haben wir nicht noch irgendwas von der Agenda zu streichen? Was wäre das? Irgendwas gegoogeltes. Oh. Darf ich mir was dazwischen kommen? Ehrlich? Und zwar, eine warme Badewanne. Oh. Tut mir leid. Kein Ding. Ich mach's aufs nächste Mal. Aber was ich für euch habe. Als kleiner Ausgleich. Oh ja, bin ich gespannt. Meine Top 3 Siri-Tipps. Langsam auf den Jingle. Top 3 Siri-Tipps. Siri-Tipps. Von und mit Patrick. Mein Top 3, also der dritte auf der Liste. Jetzt ist aus. Ah, Gott im Himmel. Gott im Himmel. So schön was reinschieben. Der war riesengroß, der musste sein. Okay, ich glaube, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Jetzt greife ich ganz safe nicht mehr rein. Die Eier hier. Jetzt kann ich mich beherrschen. Die knallen immer so beim Essen. Kennst du diese Gummidinger? Welche? Wo man es auf den Tisch legt und dann dauert es und dann ploppen die so. Ja. Mhm. Wieso war da ein Loch drin? Damit du es richtig eindrücken kannst. Sonst geht es nicht, ja, wenn es fehlt. Sonst flatzt es direkt zurück. Flatzen du das. Sehr gut. Nee, meine Top 3 Siri-Tipps sind auf Platz 3. Ist was, habe ich noch nicht so ausgereift, aber wie ich es bis jetzt benutze, ist, wenn ich duschen tue, lege ich das Handy irgendwo auf die Waschmaschine oder so oder ins Waschbecken oder auf irgendein Schränkchen drauf. Und dann sage ich, wenn ich ein Lied nicht hören will oder wenn ich andere Musik hören will, sage ich das halt mit Sprachbefehlen. Zum Beispiel könnt ihr sagen, hey Siri, nächstes Lied. Oh fuck, das war dumm. Oh boy. Nichts passiert. Puh. Was war das? Wie mache ich das, dass sie nur mal zuhört? Mach das da hier. Nee, machst du nicht aus. Okay. Das ist mein Top-Tipp, was ihr auch sagen könnt, zum Beispiel, hey Siri, spiel Robbie Williams. Mhm. Oh, das hat sie jetzt gehört. Oh, das war dumm. Ja, es hat aufgehört. Das hat aufgehört. Ich Glück gehabt. What's it in way? Tim. Und das ist nämlich geil, weil das Spiel spielt dann einfach. Sag's doch beim nächsten Mal, wenn du ein Beispiel machst, einfach ohne das Hey. Okay. Weil das Hey ist das, was sie triggert. Oder ich tue ein anderes sagen, ein anderer Name. Hey Peter, spiel mir nice Musik von Robbie Williams. Aber ihr müsst wirklich ganz strikt sagen, ganz schlicht sagen. Die ist ein bisschen schwer vom Begriff, aber wenn ihr strukturiert bestimmte Wörter benutzt, dann funktioniert das. Aber die lernt ja auch. Echt? Die lernt, ja. Okay. Kann ich mir auch vorstellen, wenn du zum Beispiel irgendwie zum Befehl Beispiel. Gibst und dann fängst du an, wild rumzuwurschteln mit dem Handy, dann weißt du, das war der falsche Befehl. Nee, zum Beispiel habe ich meine Freundin nicht mit einem Herz eingespeichert als Nachname, das wäre ja langweilig. Ja. Ich habe sie mit dem Döner-Emoji eingespeichert. Okay. Und da ich dann anfangs immer Lizzie Döner gesagt, Siri ruft Lizzie Döner an und dann ging es immer nicht, weil die Döner nicht kennt. Die hat dann immer gesagt, ich kann keine Lizzy Döner finden. Meinst du vielleicht Lizzy gefülltes Fladenbrot? Und dann habe ich immer ja gesagt. Und irgendwann hat dann Döner funktioniert. Ah, das ist interessant. Dann hat sie dann gesagt, ich rufe Lizzy gefülltes Fladenbrot an. Ich sage immer Baby Erdbeere. Kann man auch verwenden, ist aber nicht in den Top 3. Also da kommt noch was. Jetzt ist da unten, oh Gott, ich drehe gleich da durch hier, wenn es sich unten sieht. Sag's dann, wieso dich das so krass fertig macht. Soll ich den Vorhang zuziehen? Nee, passt schon. Ja, alles okay. Ich komme damit klar. Okay, das Problem ist nämlich an der Stelle, dass du jedes Mal den Podcast unterbrichst und es passiert. Das ist jetzt die zweite Folge, okay. Wo es passiert. Okay. Ich muss es aushalten können. Das ist, du musst dir abgewöhnen. Nee, aushalten. Aushalten. Das ist ein großes Ding. Jeder muss aushalten können eigentlich. Ich schon mal... So, generell. Jeder muss aushalten. Ja, ein bisschen muss halt man schon aushalten. Man muss aushalten können, einfach. Aber irgendwo gibt es eine Grenze immer. Ja, schon, aber ich glaube, aushalten ist schon eine Tugend, die verloren gegangen ist und die immer wieder zurückerlernen sollte. Ja, ich glaube schon auch. Ja, weil das. Bin ich voll bei dir. Weißt du, durch was weiß ich, Amazon Prime, Internet, Bums, Zeug, ist die Impulskontrolle. Von ganz vielen ganz niedrig. So heißt und, das. Ja, und generell auch die Stimuluskontrolle, die Stimuli-Befriedigung nennt sich's, glaube ich. Okay, alles klar. Auf Deutsch, dass du willst was und willst es sofort. Ja. Und das ist ganz viel schlimmer geworden durchs Internet. Ja, auf jeden durch Fall. So Prime-Services und Streaming und was weiß ich. Du willst schon einen Film angucken, willst ihn sofort angucken und wenn du das nicht kannst, dann bist du brutal gereizt, dass du den nicht sofort angucken kannst. Und das gab's halt früher nicht. Früher hat man so viel ausgehalten. Früher hast du, was weiß ich, da kam der Film im Kino, konntest ihn nicht angucken, weil du dir das Bein gebrochen hattest und nicht ins Kino gehen konntest. Ach, und dann musstest du ein halbes Jahr warten, bis die VHS rauskommt. Oder manchmal kam nicht mal mehr eine VHS raus und dann musstest du warten, bis er irgendwann vielleicht mal im Fernsehen läuft oder so. Und das haben die Leute ausgehalten. Ja, ja, war auch nicht schlimm, wenn man es verpasst hat eigentlich. Ja, schon. Früher hatte man nicht dieses Problem, dass man sagt, ich halte es aus. Ich habe es heute auch mit einem Kumpel gehabt. Hast ja gesehen draußen, ich sortiere gerade mein ganzes Lego. Mhm. Die guten ins Kröpfchen, ins Töpfchen und die schlechten ins Kröpfchen. Mhm. Und da hatte ich noch die ganzen Bedienungsanleitungen oder die Bauanleitungen und dann ist ja manchmal noch so ein Zettel drin gewesen, wo Werbung ist für andere Sets. Ja, ja. Und da waren natürlich die krassesten abgebildet, die am meisten gekostet haben. Und da gab es immer diese Unterwasserwelt. Ja. Dieses Indianer-Dings da, glaube ich, und nochmal irgendwas. Und ich habe auf jeden Fall immer mir das angeguckt, ganz genau, einfach nur die Bilder so. Ich konnte damit spielen, ich hatte es nicht, habe es nicht gewünscht, aber habe nicht gewusst, ob ich es bekomme, weil es halt einfach fucking teuer war. Und dann hast du deine Vorstellung damit gespielt. Alter. Glaube ich, das weiß ich jetzt nicht safe. aber könnte schon sein, dass ich da... Ja, nee, also apropos Lego... Ich kaufe mir jetzt ein neues Set. Oh je, oh je, oh je. Es gibt jetzt zum allerersten Mal von Lego ein Fußballstadion. Und zwar das Old Trafford, das Man United. Der hat jetzt gerade in 2 Minuten 4-mal das Licht angemacht. Entschuldigung, ich muss es ganz kurz nochmal sagen. Guck mal schon wieder aus. Das war 2 Sekunden an, das Licht. Das untere ist immer noch an. Was sagst du, wenn das jetzt auch noch ausgeht? Dann drehe ich da fest. Oder wenn es ausgeht, angeht und dann nochmal ausgeht. Dann, oder die beide immer so abwechseln. Gehe ich an die Decke, ich sag's. Nee, es gibt zum allerersten Mal ein Lego-Fußballstadion. Okay. Und das ist Old Trafford. Das ist von Man United, das of Dreams. Ja, das Theater heißt, of Dreams. Field of Dreams. Theater heißt es. Theater. Theater of Dreams. Kommt das Filme, Spitzname? Oder? Nee, aber da gehen Träume in Erfüllung von kleinen Jungen, die Fußball spielen wollen. Und das sieht richtig nice aus, das Set, und das gönne ich mir jetzt. Okay, wie viel Teil hat es? 3200 irgendwas. Das ist viel Holz. Ja. Gut, dann, Tipp Nummer 2. Dann hoffe ich mir, irgendwas beim Held der Steine kaufen zu können. Tipp Nummer 2. Ja, bitte. Ihr müsst nicht Herr Peter sagen. Eine Pause machen, nachdem ihr Hey Peter gesagt habt. Das wollte ich sagen. Echt? Ja, man kann einfach weiterreden. Viele machen ja die Pause und warten auf das Düdüm. Mhm. Kann man auch machen, kein Problem. Aber du musst dann über das Düdüm drüber reden. Da muss ich jetzt kurz dazwischen gehen. Wenn man schlechtes Netz hat, funktioniert das nicht. Echt? Dann musst du warten, bis es sich aktiviert. Weil sonst musst du zweimal sagen. Ja, weil dann kommt so, ich kann gerade nicht darüber nachdenken. Versuch es noch einfach nochmal. Ja. Hey Peter. Probiert's aus, ist Geschmackssache, ist trotzdem Tipp Nummer 2, weil es glaube ich echt nicht viel, ich glaube es wissen nicht viele Leute, es gibt auch nicht viele Leute, die es benutzen, weil es einfach ein bisschen scheiße ist. Benutzt es auch nur, wenn ihr alleine seid, ansonsten seid ihr der komische Typ, der das benutzt, und irgendwann mal entscheiden sich dann alle, das regelmäßig zu machen, und dann läuft es auch. Ja. Und mein Top 1 Tipp für Siri-Befehle, ich hoffe, den kennt jeder, das ist der simpelste von allen, ist der Hey, Peter, Timer auf 5 Minuten. Ja. Das ist der Beste. Wenn du so beim Kochen bist und gerade Fleisch mariniert hast mit deinen Fingern und dann willst du schnell einen Timer stellen, musst du nicht vorher Hände waschen. Kannst du nebenher noch weiter das Fleisch massieren und die Nudeln reinballern und sagst 10 Minuten. Dann düdelst du vor dich hin. Geil. Das ist mein Top 1 Tipp. Ich hoffe, ich kenne den alle. Ansonsten probiert's aus. Der ist super klasse. Mein Top 1 Tipp ist, hey, Peter, ruf den und den an. Das ist auch gut, das ist auch gut. Weil ewig, ich habe bestimmt 1 Million Nummern in meinem Telefonbuch. Und das suchen oder runterscrollen geht mir so auf die Nüsse. Hast du keine Favoriten? Doch. Die benutze ich nicht. Nee. Ich benutze immer Favoriten. Echt? Ja, Mann. Ey, nee. Das ist das Beste, Alter. Ich will ich will meine Freundin und Familie nicht in Klassen einteilen. Okay. Ich fange da gar nicht an. das ging mir auch so gegen Strich, wo Facebook so Dinge eingeführt hat wie enge Freunde sind Bums, Alter, verpisst euch doch. Was soll denn das? Das ist ein Vorschlag vom Praktikant. Leute, wie wär's, wenn wir noch einen Sternle machen? Bei den Leuten dran? Weil ich hab so ganz enge Freunde und so nicht so ganz enge Freunde. Ich würde es gern allen mitteilen, dass jeder weiß. Aber das darf nur die dürfen das erfahren. Das ist verrückt. Das ist eine Geheimniskrämerei. Was soll denn das hier? Naja, ich mach das trotzdem, weil es schneller geht. Die, die ich häufig anrufe, sind die Fabos. Alter. Aber hast du die nicht auch hier, wenn du so aufmachst, Handy? Und dann tut's erstmal nicht. Und dann machst den hier. Sind da nicht hier auch irgendwo Fabos? Da waren doch gerade Gesichter. Ja, aber das ist WhatsApp. Okay. Nee, sowas mach ich nicht. Das nach rüberwischen, das ist gar nicht so drin bei mir irgendwie. Okay, ja, ich bei mir auch nicht. Aber könnte man nicht Siri fragen nach einem Vorschlag, wie man anrufen soll? Wie meinst du? Na, dann sagt diese, du hast in letzter Zeit häufig diese 5 Kontakte angerufen. Ruf doch nochmal. Eigentlich sollte man ein bisschen rumprobieren, was geht. Aber ich traue mich nicht. Das traue ich auch nicht. Dann aktiviere ich irgendein FBI kaputt, oder sowas. Ja. Oh, es geht hängt sich auf, Bootloop. Alles drin, alles schon mal gewesen. Wir können ja mal fragen, was die Top-Siri-Befehle unter unserer Zuhörerschaft ist. Die Top-Befehle. Schreib's dir auf. Ich hab's auch. Wann kommt's? Am Wochenende hoffentlich. Eigentlich soll's ja immer das Wort zum Sonntag werden, die Frage zum Sonntag. Ja. Manchmal schaffe ich sonntags, manchmal habe ich keinen Bock sonntags. Aber eigentlich soll's immer sonntags kommen. Alright. Weil das auch die Mitte von der Woche fast zwischen die Wochen. Montag. Eigentlich müsste es am Dienstag kommen. Weil das genau die Mitte zwischen alter Folge und neuer Folge. Okay. Verstanden. Ja, ich habe nur gerade das, aber das ist komisch, ich denke immer so von Montag los, aber ja. Glaub, passt ja. Ich kann die Leute nicht verstehen, bei denen es sonntags die Woche anfängt. Wer macht sowas? Viele. Echt? Ja. Ich kenne keinen, glaub. Und ich habe mir noch nie mit Leuten dazu geredet. Es gibt, glaube ich, relativ, also alle Menschen auf jeden Fall. Alte Menschen, die machen das. Ja, sind auch ganz oft, oder nicht oft, aber häufig sind so digitale Kalender, fangen auch bei Sonntag immer an. Aber in der Bibel steht doch das zuerst. Der Windows-Kalender fängt, glaube ich, immer bei Sonntag an. Ja, ich glaube in Outlook. Ja. Das kann sein. Verrückt, stellt's um, Leute, das nervt. Gewöhnt euch da nicht dran. Das ist voll das unbefriedigende Gefühl, finde ich. Wenn man das so eingestellt hat. Mhm. Ja, eigentlich so Montagmorgen, jetzt starten wir in die Woche. Sonntagabend war, das war eine gute Woche. Aber wenn du dann plötzlich Samstagabends im Suff überlegen musst, war die Woche jetzt gut oder nicht? Und dann am Sonntagmorgen total verkatert aufs Bett und so, oh, die Woche geht schon wieder gut. Das passt doch irgendwo nicht. Das passt gar nicht, nee. Deswegen. Macht das nicht, Leute. Ja. Macht das nicht. Damit soll auch aussetzig. Ich würde sagen, wir sind schon wieder rüber. Das Fass ist schon zum Überlaufen voll. Ich habe aber noch was. Da hast du was. Willst du ballern? Ja, komm. Einfach ohne Vorwarnung. Puh. Haben wir Volumen. Scheiß Volumen. Ach, der Lukas, der Ludel. Ludel, haltet euch fest. Au. Oh. Zu der Folge gibt's natürlich wieder eine Antwort von mir, dieses Mal, aber natürlich, weil es ja so schlimm für euch war, ohne meine leckeren ASMR-Geräusche. Was ich zur aktuellen Jugend sage, ich finde, das ist eine relativ schwere Antwort, weil ich ja noch gerade so in dem Jugendalter bin und ich deswegen weiß nicht, ob ich da so objektiv drauf antworten kann, weil ich nehme halt nur die Eindrücke oder repräsentiere halt nur die Eindrücke, die ich halt bekomme von uns, von mir selber, von anderen Jugendlichen, mit denen ich im Umfeld dann bin. Aber da finde ich es halt, also im negativen Sinne eigentlich scheiße und schade, dass wir Jugendlichen, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, viel weniger investieren in manche Dinge und uns viel mehr egal ist als früher zum Beispiel mit der Schule. Wenn man nicht dann mitkriegt, dass dann halt manche einfach auf die Schule scheißen und sagen, ja, kein Bock, ist nur Schule oder so. Sowas gab's ja früher vor 25, 30 Jahren gar nicht. Da war's ein Skandal oder wenn man dann halt keinen Schulabschluss hatte oder so und danach nichts geschafft hat und so. Und heute ist es ganz normal, wenn jeder, der meint, der wäre da der Größte, wenn er das Abitur hätte, sich dann erstmal ein Jahr Auszeit nimmt oder so. Und das finde ich halt im negativen Sinne schade, weil es halt irgendwie für jede Person eine Zeitspanne ist, so ein Auslandsjahr oder so, wo man so Erfahrung sammelt oder so, da ist ja kein Problem. Da nimmt man ja was mit fürs Leben und das macht man vielleicht einmal im Leben, so ein Trip, was gerade so ähnlich nach Australien, bisschen Feuerball spielen, aber ja, das finde ich eigentlich so ein bisschen, dass da jeder so ein bisschen nicht mehr tut, als er muss. Und gerade wenn er wieder muss, weil es von zu Hause einen kleinen Arschtritt gibt, dass er dann nach einem Jahr sich mal wieder nach was sucht und so tut, als ob er studieren würde und sich ein bisschen in BWL reinhockt. Richtig guter Schluss, fand ich. Sich ein bisschen in BWL reinhockt. Was ist das für ein Feuerball? Nee, das ist die typischen Hey guys, my name is Lara. Ich kann schon fast gar nicht mehr richtig Deutsch sprechen, weil ich ein Jahr in Australien war. Oh mein Gott, I dream in English now. Wow, I like it so much, guys. Sehr gut. Das sind die Feuerbälle in Australien. Ich schiebe kleine Frage hinterher, oder? Das mach ich, ja. Vom... Wie heiß ist der Lukas? Wenn du es nicht weißt und der Lukas nicht heiß. Der Lukas ist heiß. Der Preis ist heiß, der Lukas ist heiß. Hi, Lukas. Okay. Und zwar ist die Frage... Oh, jetzt bin ich irgendwo verrutscht. Moment. Das ist jetzt unangenehm. Ich hatte mir gerade eben noch eine rausgesucht. Die Frage ist Bullenreiten. Hat man die nicht schon mal? Ja, ich glaube schon mal. Bullenreiten. Schöner Gag, hey. Was ist deine Meinung zu Bullenreiten? Schön. Schön. Schön. Kann ich jeden. Die Frage nicht ist, hier steht einfach nur Idol als Person mit 16, 17 und heute. Also vermutlich ist die Frage, wer war dein Idol damals mit und 16, wer ist heute? 17. Ja. Oh, das ist eine crazy Frage. Hattest du halt vorhin gesagt, du greifst da nie wieder rein? Ja, siehst du mal, wie schlecht ich bin und sowas. Aushalten, Patrick. Aushalten. Aber das Licht wieder angegangen? Nee. Jetzt ist Sense. Vielleicht ist es wieder angegangen. Vielleicht habe ich nichts gesagt. Oh ja, das ist ja crazy. Mein Idol. Ja. Mein Idol heutzutage, ja, würde ich sagen, gibt es auf jeden Fall einen Dude, den ich wirklich bewundernswert finde. Mhm. Das ist ein YouTuber, der nennt sich Andrew Huang. Mhm. Das sieht aus wie ein, weiß nicht, Philippiner vielleicht? Nee, das stimmt glaube ich nicht. Wie ein Asiate, und er lebt auf jeden Fall in Amerika und verdient sein Geld mit Musik machen. Mhm. Beziehungsweise jetzt hat er einen Kurs aufgemacht, um Leuten beizubringen, wie man Musik macht. Ich glaube, wir hatten die Frage schon mal. Glaubst du? Habe ich da auch genau das gesagt? Nee. Scheiße, das ist ein bisschen widersprüchlich. Dein Bastard. Nee, keine Ahnung. Aber mir kommt die so bekannt vor. Okay. Wir haben auf jeden Fall schon mal über unsere Vorbilder geredet. Ei. Aber ich weiß nicht, ob es im Rahmen dieser Frage war. Egal, erzähl weiter. Auf jeden Fall finde ich es richtig beachtlich, wie er das trotzdem immer weitermacht, obwohl er das Problem hat, dass er auf seinen Ohren ganz komisch hört. Mhm. Der hört die Frequenzen ganz komisch. Das heißt, für ihn ist es ja eigentlich ein Riesenhindernis, trotzdem Musik zu machen, die für jemanden mit einem normalen Ohr gut klingt. Das ist wie wenn ein Maler farbenblind ist, muss ein Bild malen, das jeder gut findet, weil es für ihn ganz komisch aussieht. Ja. Und so ähnlich ist es dann da vielleicht auch. Vielleicht so wie Beethoven. Genau. Für mich ist es the next Beethoven. The next big Beethoven. Er sagt auch, manchmal wacht er morgens auf und dann ist es richtig schlimm. I feel like Beethoven. Also. Das war das. Das ist seine Aussage, wenn er morgens aufwacht. I feel like Beethoven. Und von früher schwierig. Da müsste ich mir einen Moment geben zum Nachdenken. Mhm. Aber was wäre deiner? Das klingt jetzt komisch, glaube ich, aber ich habe irgendwie, also, es gibt Leute, die ich so mag für ihre Arbeit, die sie machen. Zum Beispiel? Ja, Kunst und so Zeug und Sportler teilweise, die ich halt echt richtig gut finde, so für das, was sie machen. Aber es gibt irgendwie niemanden, wo ich so krank bewundere und so sag, boah, zu dem blicke ich auf, so will ich auch sein. Ich weiß nicht. Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Also, keine Ahnung, es gibt natürlich irgendwelche Schlagzeuger, wo ich sagen kann, ja, boah, so wie der will ich mal spielen. Aber. Ja, aber das ist doch genau das. Ja, aber es ist nicht so, Idol ist ja irgendwo sowas, wo du sagst, genau so. Na, das würde ich nicht behaupten. Nee, kann doch nur ein bisschen so sein. Also, so habe ich es jetzt beantwortet. Ich will nicht genau wie der sein und genau das machen, was der macht oder sowas. Der ist nett, aber so seine Einstellung zum Leben. Genau wie beim Held der Steine. Ich finde, er hat auch eine gute Einstellung zum Leben. Ja. Und solche Leute finde ich gut. Also was ich auf jeden Fall bewundernswert finde, sind manche Streamer. Gerade so Leute wie Soda Poppin oder so, die ganz am Anfang, also die seit Beginn dabei sind und sich da was aufgebaut haben. Das finde ich richtig geil irgendwie. Weil das Streamen ist mittlerweile so ein großer Teil, vor allem der Gaming-Industrie. Und die haben das schon so früh erkannt. Der hat mit Soda Poppin hat mit 14 angefangen zu streamen. Das ist verrückt. Wo es X-Fire als einzige Streaming-Plattform gab, wo glaube ich 500 Leute gestreamt haben oder so. Ja. Und da hat er angefangen und ist seitdem dabei. Und das ist halt schon bemerkenswert. Ja. Da hätten wir schon auch Bock drauf, so mal den Fame zu haben, wie so eine Person. Weil der hat halt immer, egal wann er streamt, nie unter 20.000 Zuschauern. Die immer zugucken, das ist richtig verrückt. Ja. Und die machen manchmal irgendwelche Events oder sowas. Ja. Du bist so da einfach alleine und unterhältst die Leute stundenlang. Und das ist schon cool irgendwie. Ja. Und früher war es definitiv wahrscheinlich David Hasselhoff. Der hat so schön Deutschland zusammengeführt. Ja. Ich glaube, also im jüngeren Alter, ich glaube damals schon gesagt, war es auf jeden Fall Travis Barker. Der Schlagzeuger von Blink-182. Der hat mich ab da, wo ich ihn zum ersten Mal gehört habe, verzaubert und ich wollte immer so spielen können wie der. Das ist doch schön. Ja. Und hast geschafft? Hast? Nee. Sehr gut. Ansatzweise. Nee, das Ding ist, du kannst dir viel beibringen, du kannst viel lernen. Ja. Und umso früher du damit anfängst, desto besser wirst du. Aber ich gehe trotzdem noch bei dem Ansatz mit, dass es auch in gewisser Weise irgendwo Talent gibt. Der Bonus da oben drauf. Ja. Das ist ein geborenes. Ganz schön. Weil es gibt ja viele Leute, die sagen, Talent gibt's nicht. Es gibt nur Leute, die früh gut anfangen und das besser verinnerlichen als Leute, die später anfangen und so. Ja. Aber ich glaube, es gibt einfach Leute, die eine Begabung in irgendeiner Weise haben und manches besser können als andere einfach. Ja. Ey, oder die haben schon so einen Bonus von Anfang an, dass die mehr schneller lernen. Die haben eine schnellere Lernkurve. WoW nennt man es Rassenbonus. Rassenbonus klingt auch sehr gut. Ja. Klingt sehr gut. An dieser Stelle, Bruder muss los. Aber trotzdem capt es an der gleichen Stelle. Ja. Das könnte man sich auch denken. Aber ich finde beide Ansichten irgendwie auch gerechtfertigt, weil wieso soll nicht einer einfach da sein und irgendwas einfach besser können? Finde ich okay. Schon. So muss nicht immer alles gleich verteilt sein. Ja, absolut. Ja, aber langweilig irgendwie. Richtig. Wenn alle alles könnten. Boah, das wäre voll scheiße. Das wäre richtig scheiße. Das wäre eine richtig graue Welt einfach. Glaubst? Ja. Also grau, wenn es filmisch dargestellt wäre. So wie bei SpongeBob, das Thaddäusdorf. Ja. Wo alle Klarinette spielen und alle immer dieselbe Dose aus dem Einkaufsladen kaufen und mit dem Fahrrad dahin fahren. Ja. Ballett machen. Ballett machen, stimmt. Nee, das ist doch. Ich habe gedacht, das ist auch da drin. Das ist doch Aerobic, oder? Das kann auch sein, ja, passt eigentlich besser. Apropos SpongeBob, der Letzte hat einfach auf Twitter die Fanseite SpongeBob Facts, die originale SpongeBob-Seite, verbessert. Die originale SpongeBob-Seite hat geschrieben, irgendwie so ein Meme, wo SpongeBob ganz verstört guckt und dann so, der Moment, wenn du noch nie SpongeBobs Garten gesehen hast. Und dann hat einfach die SpongeBob-Facts-Seite geschrieben, in Folge so und so viel sieht man seinen Garten. Und dann ja, so wo die, macht die da nicht irgendwas, die Zeilenblasen oder ja, so? Die pflanzen irgendwas an. Sowas, ja. Ich hätte es auch gesagt, dass es einen Garten gibt. Und da siehst du alle Häuser so nebeneinander von hinten mit dem Garten dran. Sehr gut. Einfach so die Facts-Seite, so eine Fanseite, die besser. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Ja. Damit. Wer war deiner mit 16? Ich müsste jetzt einfach irgendeinen aus dem Stiefel ziehen. Macht's. Nee, das will ich nicht machen. Das Stiefel ziehen, manchmal das Richtige. Ja, dann nehme ich David Hasselhoff. Alles klar. Okay. Lock mal ein. 100 Euro an dieser Stelle. Michael Jackson. Ich glaube, wenn, dann war es ein Musiker. Ja. Da gab es viele. In dem Alter, 100%. Slash. Da gab es kein YouTube. Santana. Vielleicht. Uncle Cracker. Uncle Cracker. Follow me and everything's alright. Das müsste es wieder häufiger geben, so Leute, die nur so ein Lied machen und danach voll abkacken. Das wäre mal wieder an der Zeit. Sowas wie Venga Boys oder so. Alter. Oder Eiffel 65. Das ist auch richtig gut. Wie hießen die? Ozone. Sowas brauchen wir wieder. Das Video, ich habe es ja letztes Mal wieder angeguckt, das ist doch so Panne, wo die einfach auf einem fucking Flugzeug tanzen. Hallo. Die tanzen. Salut. Sintiero. Die tanzen auf einem scheiß Flugzeug. Und die armen Trottel, Alter, die waren einfach aus irgendeinem armen Land, hatten so durch Zufall Erfolg und konnten sich dann keinen Anwalt leisten, um die Ficker zu verklagen, die ihr Lied geklaut haben. Alter Schäde. Oder Group Taken. Da wäre auch mal wieder das notwendig. Zombie. Die haben es versucht. Ich weiß, wer der richtig nah rangekommen ist. Ja. Der Typ von meinen Bizeps brennt. Ja. Den fand ich gut. Ja. Der hat was geschafft. Ja. Aber die Group Takern haben ja tatsächlich mal irgendwann so 2010, 2011 oder so einen Comeback versucht. Haben da versucht, das groß aufzuziehen. Irgendwie waren auch bei TV Total zu Gast und haben da drüber geredet und so. Aber wenn irgendjemand aus der Group Takern hört, alle guten Dinge sind drei, Leute. Sie hatten sogar schon ein Lied angekündigt, das irgendwann kommen sollte. 2020, das, kam das nie. Große Group Taken Revival. Es kam nie genauso wenig, wie die türkische Welle kam. Was war das? Das hat mich bis heute enttäuscht. Das Video, wo die Leute im Parkhaus stehen und sagen, macht euch auf die türkische Welle gefasst. Ich bin Genghis Five aus Ludwigsburg. Ihr kennt mich, braun gebrannt, breit gebaut. Andersrum. Breit gebaut, braun gebrannt. 100 Kilo Handelbank. Und die wollten was ballern. Nee, ja, die wollten, das war so eine Zusammenkunft aus lauter Stuttgarter, Ludwigsburger, okay, türkischen Rappern. Und die wollten die türkische Welle droppen. Irgendwie so ein Song, wo die alle mitgemacht hätten. Und das Video war halt so Panne, dass die übelst gehatet wurden dafür. Oh nein! Und dann gab es auch so ganz frühe Memes schon, das war irgendwann 2007, 2008, irgendwie sowas. Und da gab es dann die osmanische Welle, hieß es, glaube ich. Also es wurde halt so der Klassiker der Memes früher, einfach eine neue Tonspur machen. So wie Cold Mirror angefangen hat mit Harry Potter und ein Stein, ja, und so Zeug. Und da haben halt es gab so viele neue Vertonungen von der türkischen Welle, und dann kam das Video nie, weil sie, ich glaube, weil sie so hart verarscht wurden, dass sie keine Lust mehr hatten. Das war richtig gut. Die hätten einfach abreißen müssen. Ja, krass, bei allen beweisen, wie gut sie sind. Einfach vielleicht vor zu einem Kumpel gehen und sagen, hör dir das mal an, findest du es gut? Und dann, ja, ist okay. Und dann kannst du, aber wenn der dich auslacht. Ja, wenn der sagt, ey, du bist doch der von dem Video. Ich habe auch eins gemacht, guck mal hier. Moment mal. Sehr gut. Ja, hast du noch einen Spruch? Das war der Spruch. Alle guten Dinge sind drei. Group Tekan 2020, ich warte auf euch. So, mach doch du das. Wo mit bist du, mein Sonnenlicht? Revival. Remastered. Remastered. Rearranged. Rearranged. Re-edit. Boah. So mit dem Infinity 2008 Beat drunter. Das ist ja krass. Das ist ja crazy. Und dann die drüber und die singen das. Das wird ein Hit. Ich vermisse deine Nathen. Ich kann es mir richtig gut vorstellen. Ich glaube, richtig gut. War das nicht gerade Baker Street? Das ist nicht dasselbe. Ich glaube schon, ja. Kann schon sein. Das war ja echt Baker Street. Ich würde sagen, wir haben fast alles abgehakt. Wir haben alles gesagt, was gesagt werden muss. Alles gesagt, was gesagt werden muss. Ihr habt uns schon lange genug jetzt auf den Ohren mit ertragen müssen. Dieses Mal reicht's für diese Woche. Ja. Doch, wir kommen wieder, keine Sorge. Sorge, sehr gut, danke. Dann bleibt uns nicht mehr viel übrig, als zu sagen: Ciao mit Au. Ciao mit Au. In 1, 2, 3. Ciao mit Au. Au.